Zündfunkgenerator. Wir denken laut. Ein Podcast von Bayern 2. I felt out of place in Jamaica. And when I came to England, I felt out of place in Merton College, Oxford. Ich fühlte mich fehl am Platz in Jamaica. Ich fühlte mich fehl am Platz, als ich nach England kam. Ich fühlte mich fehl am Platz am Merton College in Oxford. Ich fühle mich bis heute fehl am Platz in Großbritannien, was ein bisschen komisch ist. Schließlich lebe ich hier seit 50 Jahren. Ich liebe so einige Gegenden hier. England ist meine Heimat. Aber ich werde nie Englisch sein. Sagt Stuart Hall, 1932 geboren in Kingston, Jamaika. Im Jahr 1951 geht Stuart Hall nach England und wird in den folgenden Jahren einer der Begründer der Cultural Studies. 2014 stirbt er in London nach einem Leben zwischen zwei Inseln. I'm at home, but I'm not at home. Er war zu Hause, aber er war nicht zu Hause, sagt Stuart Hall. Looking back over my false dreams that I once knew. Wondering why my dreams never came true. Is it because I'm black? Somebody tell me, what can I do? Oh Lord, oh, something is holding me back. Is it because I'm black? Ich frage mich, warum sich meine Träume nie erfüllen. Ist es, weil ich schwarz bin? Irgendetwas behindert mich. Ist es, weil ich schwarz bin? Werde ich überleben oder werde ich sterben? Ihr behindert mich. Ihr tretet mich mit Füßen. Ist es, weil ich schwarz bin? 50 Jahre alte Fragen, gestellt 1970 von dem afroamerikanischen Sänger Syl Johnson. Is it because I'm black? Fragen, die auch heute wieder gestellt werden, nach dem Tod von George Floyd unter dem Knie eines weißen Polizisten am 25. Mai 2020. Is it because I'm black? Das fragen sich auch viele Menschen auf Jamaika. Dorthin wandert der Song von Syl Johnson. Der jamaikanische Sänger Ken Booth interpretiert ihn auf seine Weise. Somebody tell me, what can I do? Is it because I'm black? Das fragen sich viele in dieser Zeit. Und eine Antwort rund um den Globus lautet: Black Lives Matter. Unter diesem Motto wird weltweit demonstriert gegen Rassismus und Polizeigewalt. Im Zuge der Proteste werden Denkmäler vom Sockel gestoßen, Denkmäler von weißen Männern, die von Kolonialverbrechen und vom Sklavenhandel profitiert haben. Unterdessen wütet eine Pandemie, die arme Menschen und Angehörige von sogenannten ethnischen Minderheiten besonders hart trifft. Soll der Begriff Rasse aus dem Grundgesetz entfernt werden? Darüber wird in Deutschland diskutiert. Was hätte wohl Stuart Hall zu all diesen Fragen gesagt? Das fragen wir heute im Generator. Is it because I'm black? Gegenwart verstehen mit Stuart Hall, dem Erfinder der Cultural Studies. Sendung von Klaus Walter. Stuart Hall, Jamaikaner in England, Forscher im weiten Feld zwischen Kultur, Alltag und Politik. Und weil dieses Forschungsfeld ein so weites ist, bekommt es in Großbritannien einen eigenen Namen: Cultural Studies. In den Cultural Studies fließen verschiedene Denkschulen zusammen, namentlich der Poststrukturalismus und eine undogmatische Lesart des Marxismus, die sich nicht am sogenannten real existierenden Sozialismus orientiert. Im Gegensatz zu den traditionellen Kulturwissenschaften nehmen die Cultural Studies vor allem die in den 50er und 60er Jahren erblühende Massenkultur in den Blick, also Kino, Fernsehen und Popmusik. Von 1964 an arbeitet Stuart Hall am Center for Contemporary Cultural Studies der Universität Birmingham. Allerdings zieht er sich keineswegs zurück in den akademischen Elfenbeinturm. Auch aufgrund seiner Biografie versteht Stuart Hall die Cultural Studies als politisches Projekt und er sucht den Schulterschluss mit antikolonialistischen und antiimperialistischen Bewegungen. Und so macht er sich dann auch Zeit seines Lebens Gedanken um das Thema Race. I'm interested partly in how they function, of course, in the systems of classification which are used. Mich interessiert, wie Race funktioniert als System der Klassifizierung, ein System, das benutzt wird, um Menschen in verschiedene ethnische Gruppen einzuteilen. Diesen Gruppen werden dann verschiedene Eigenschaften und Verhaltensweisen zugeschrieben. Und dann wird alles, was sie tun, zurückgeführt auf ihre Race. Race wird essentialisiert. And we'll suffer from that set of problems, etc. Everything kind of inscribed in their species being, in their very being, because of their race. So das sind bedeutende kulturelle Mechanismen. Aus diesem System der Klassifizierung resultieren Machtstrukturen und Ausschlussmechanismen. Eine ganze Weltordnung entsteht aus diesem System der Klassifizierung. These are very big cultural principles we're talking about, and a whole lot in terms of power and exclusion. Results from system classification. Hier stoßen wir auf einen entscheidenden Unterschied. Race ist nicht dasselbe wie Rasse. Es gibt keine menschlichen Rassen, aber es gibt Rassismus. Und daraus resultierend, die Rede von den menschlichen Rassen ist eine Erfindung des Rassismus. Der Begriff Race dagegen ist im angloamerikanischen Sprachgebrauch eine vielschichtige soziale Kategorie. Und um das Ganze noch ein bisschen komplizierter zu machen, spricht Stuart Hall nicht nur von Race, sondern auch von Color, also von Hautfarbe. Aber bevor wir das weiter vertiefen, wer ist Stuart Hall? Familiar Stranger, das ist der Titel seiner Autobiografie, die im Frühjahr 2020 in einer hervorragenden Übersetzung von Ronald Goodballet erschienen ist. Vertrauter Fremder heißt das Buch auf Deutsch. Untertitel: Ein Leben zwischen zwei Inseln. Selten hat ein Buchtitel so gut gepasst. Stuart Hall ist selbst ein vertrauter Fremder. Er ist sein Leben lang auch fehl am Platz. Er lebt in einem permanenten Dazwischen. Ein Leben zwischen den Inseln, Jamaika und Großbritannien. I'm at home, but I'm not at home. Stuart Hall, 1932 in Kingston, Jamaika geboren, ab 1951 in England, war einer der führenden Kulturtheoretiker Großbritanniens und erster Herausgeber der New Left Review. Er gilt als Kopf des 1964 an der Universität Birmingham gegründeten Center for Contemporary Cultural Studies. Bis 1997 Professor für Soziologie an der Open University, arbeitete er bis zu seinem Tod im Februar 2014 unermüdlich an aktuellen politischen Analysen. Die Autobiografie »Vertrauter Fremder« entstand in Gesprächen mit seinem Freund Bill Schwartz. So steht's geschrieben in »Vertrauter Fremder«, der Autobiografie von Stuart Hall. Untertitel: »Ein Leben zwischen zwei Inseln«. Hall versteht sich selbst mit einem Begriff von Michel Foucault als »Historiker der Gegenwart. Ich bin gebannt von der Frage, wie sind wir dahin gekommen, wo wir uns jetzt befinden?« Diese Frage ist ein Leitmotiv von Halls Autobiografie. Hier ein Auszug. Im Jahr 2011 feierte ich, falls man das so nennen kann, den 60. Jahrestag meines Lebens in der schwarzen britischen Diaspora. Tatsächlich bin ich das Produkt zweier Diasporas. Das mag LeserInnen überraschen, die meine ursprüngliche Herkunft in der afrikanischen Diaspora sehen. Aber auch Jamaika ist nicht einfach ein Teil Afrikas in der neuen Welt. Es ist auf spezielle Art ebenfalls eine Diaspora, ein Ort verschiedenster Menschen und Traditionen, die sich dort angesiedelt haben. Keine der großen Bevölkerungsgruppen, aus denen sich die jamaikanische Gesellschaft zusammensetzt, stammt von dort. Jede Jamaikanerin, jeder Jamaikaner ist migrantischer Herkunft, ob freiwillig eingewandert oder dorthin verschleppt. Alle kommen ursprünglich woanders her. Alle sind Migranten und mit ihnen migriert die Kultur, vor allem die Musik. Viele der aus Afrika Verschleppten und Versklavten bringen nicht mehr mit in die sogenannte neue Welt als ihre Musik. Dort leben sie in den Kolonien des British Empire. Jahrzehnte später migrieren sie dann wieder aus der Karibik ins sogenannte Mutterland nach Großbritannien. Und wieder nehmen sie ihre Musik mit. This is trench town rock. Don't watch that. Trench town rock. Big fish are spreading. Trench town rock. You reap what you sow. Trench town rock. And only judge I know. Trench town rock. I'll never turn my back. Trench town rock. I'd give the swarm a try. Trench town rock. I'd never let the children cry. Trench town rock. All you got to tell Jaja why. So there is a real sense in which the kind of preservation of. Es hat tatsächlich einen Sinn, westindische Bräuche und Kulturen in der kolonialen Umgebung beizubehalten. Es ist eine Überlebensstrategie in einer feindseligen und fremden Umgebung. Well, it's Bob Marley and. Bob Marley. Dieser Sound hat viele schwarze westindische Kids der zweiten Generation gerettet. Sie wussten nicht, wer sie sind. Niemand hatte ihnen erzählt, dass sie von Sklaven abstammen, die aus Afrika kamen. Die Briten wollten sie nicht haben. Und plötzlich kam da aus ihren Transistorradios diese Stimme, aus einem Ort namens Trenchtown, der bald in der ganzen Welt bekannt sein sollte. Eine erstaunliche Sache. We can trash things ourselves. Got no stocks or no shelves. But let me tell you, behave yourselves. Trenchtown Rock, Bob Marley über das Stadtviertel von Kingston, in dem er aufgewachsen ist, wie so viele spätere Reggae-Stars. Trenchtown wird überwiegend von Armen bewohnt und kann als Slumviertel bezeichnet werden. In diesem von Wikipedia sogenannten Slumviertel Trenchtown wächst Bob Marley auf. Als Sohn von Sadella Marley Booker, einer dunkelhäutigen Sängerin, sie ist bei Bobs Geburt 18 Jahre alt. Sein weißer Vater, Norval Sinclair Marley, ein Hauptmann der britischen Armee, dagegen schon etwa 60 Jahre. Die Hochzeit der beiden war ein Skandal und führte zum Ausscheiden von Captain Marley aus der Armee. Wie im Bilderbuch der Cultural Studies verschränken sich in diesem Wikipedia-Eintrag zu Bob Marley die prägenden Bedingungen und Faktoren eines Lebens. Es verschränken sich Class, Race, Color und Gender in Jamaika. 1945, im Geburtsjahr von Bob Marley, ist Jamaika britische Kolonie. Das bleibt so bis 1962. Was heißt Class, Race, Color und Gender im Falle von Bob Marley? Fragen wir mit dem Werkzeug von Stuart Hall. Class. Die Hochzeit einer 18-jährigen Sängerin mit einem 60-jährigen Offizier sprengt die Ordnung der Klassengesellschaft. Race. Die Hochzeit einer 18-jährigen Schwarzen mit einem 60-jährigen Weißen sprengt die Ordnung der Race-Hierarchien. Color. Der Hochzeit einer 18-jährigen Schwarzen mit einem 60-jährigen Weißen entspringt ein brauner Sprössling. Braun im Sinne von nicht weiß, aber auch nicht schwarz. Ein solches Kind hat einen besonderen Status in der Farbenlehre der Kolonialgesellschaft Jamaikas. Davon weiß Bob Marley, Lieder zu singen. Und nochmal anders, auch Stuart Hall. Dazu später mehr. Gender. Die Hochzeit einer 18-jährigen schwarzen Sängerin aus Jamaika mit einem 60-jährigen weißen Soldaten aus Großbritannien entspricht den gängigen Gender-Hierarchien. Stellen wir uns die Rollenverteilung nur mal andersrum vor. Ein 18-jähriger weißer Soldat aus Großbritannien heiratet eine 60-jährige schwarze Sängerin aus Jamaika. This is Trenchtown Rock. Don't watch that. Trenchtown Rock. Big fish are spreading. Trenchtown Rock. Anders als Bob Marley wächst der 13 Jahre ältere Stuart Hall nicht in einem Slum wie Trenchtown auf, sondern in einer besseren Gegend. Stuart Hall was born in Kingston, Jamaica, into a middle-class Jamaican family of African, British, Portuguese, Jewish and likely Indian descent. Sagt Wikipedia, also Mittelklassefamilie, Herkunft afrikanisch, britisch, portugiesisch, jüdisch und wahrscheinlich indisch. Jede Jamaikanerin, jeder Jamaikaner ist migrantischer Herkunft, ob freiwillig eingewandert oder dorthin verschleppt. Alle kommen ursprünglich woanders her. Das schreibt Stuart Hall in seiner Autobiografie Vertrauter Fremder, mein Leben zwischen zwei Inseln. Alle kommen ursprünglich woanders her und fast alle haben somit nicht nur eine Migrationsgeschichte, sondern auch eine Multiracial-Geschichte. Eine Geschichte, die in ihren Körpern eingeschrieben ist. Und die von großer Bedeutung ist für den Status einer Person in einer Pigmentokratie wie in Jamaika. Pigmentokratie. Auf diesen Begriff bringt der chilenische Anthropologe Alejandro Lipschutz 1944 die gesellschaftlichen Hierarchien in lateinamerikanischen Gesellschaften. Hierarchien, die auf Hautfarben basieren. Auch die jamaikanische Gesellschaft hat Züge einer Pigmentokratie. Und die Hierarchien der Hautfarben machen auch vor der eigenen Familie nicht Halt. Auch nicht vor der Familie Hall in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Curiously, I'm the blackest member of my family. That's an odd thing to say, but you know, these mixed families produce children of all colors. Kurioserweise bin ich das schwärzeste Mitglied meiner Familie. Diese gemischten Familien bringen Kinder in den verschiedensten Farben hervor. Im kolonialen Jamaika war das extrem wichtig. Welche Farbschattierung hast du? Daran konnte man ablesen, zu welcher Klasse du gehörst, welche Erziehung du hattest und welchen Status. Meine Familie war ziemlich gemischt. Mein Vater kam aus einer ländlichen Familie, aus der unteren Mittelklasse. Respektabel, aber sie hatten wenig Geld. Meine Mutter wurde von Onkel und Tante adoptiert. Sie lebte auf einer kleinen Plantage, also auf eine sehr englische Art und Weise. Ihre Cousins wurden in England ausgebildet und kamen nie wieder zurück nach Jamaika. Die Großeltern meiner Mutter waren weiß. Meine Mutter brachte die ganzen Ambitionen und Wünsche einer Plantagenfrau in unsere Familie. Aus ihrer Sicht war alles Jamaikanische schlecht. Sie wollte sein wie die Engländer oder wie die Amerikaner. Die Ideale in unserer Familie orientierten sich in diese Richtung. Ich spürte mein Leben lang diese Spannung, diesen Zwiespalt. Hier war ich, ein junger, aufgeweckter Jamaikaner mit Sympathien für die Unabhängigkeitsbewegung. Jamaika sollte eines Tages frei sein. Und dort war meine Familie, die auf keinen Fall ein Teil dieser Welt sein wollte. And this refusal of my family really to live in that world at all. Vertrauter Fremder, ein Leben zwischen zwei Inseln. Wie gesagt, ein selten treffender Titel für die Autobiografie von Stuart Hall. Am Beispiel seiner Familie, gewissermaßen am eigenen Körper, erzählt der spätere Begründer der Cultural Studies, wie unentwirrbar verschränkt die prägenden Faktoren auf so ein Leben einwirken. Class, Race, Color, Gender. Ich sah, wie mein Vater von meiner Mutter bevormundet wurde. Ich sah, wie meine Mutter darunter litt, dass sie von anderen Leuten nicht so respektiert wurde, wie sie sich das wünschte. Es gab eine permanente Unzufriedenheit in dieser Familie. Als ich 17 war, hat sich das dramatisch zugespitzt, als meine Schwester sich in einen schwarzen Arzt verliebt hat. Sie war schon in ihren 20ern. Aber meine Mutter sagte, das geht auf gar keinen Fall. Nach 3 Monaten hatte sie einen schweren Nervenzusammenbruch und wurde mit Elektroschocks behandelt. Davon hat sie sich nie mehr erholt. Das erzählt Stuart Hall in einem Interview mit der BBC. Rückfrage der Interviewerin. Ihre Schwester, sie musste da raus, oder? I had to get out. I thought if I stay here, it'll get me. Ich musste da raus, sagt Stuart Hall. Wenn ich geblieben wäre, dann hätten sie mich gekriegt. Hall muss raus aus der Familie und raus aus der Pigmentokratie. Most people who go to the Caribbean are surprised at the range of colors that people are. Die meisten Leute, die in die Karibik kommen, sind überrascht über die Vielfalt der Hautfarben. Mittlerweile wissen wir, dass Leute, die schwarz aussehen, genetisch betrachtet gar nicht afrikanisch sind. Es ist eine sehr gemischte Gesellschaft. Die Betonung von Schwarz ist wichtig, weil Schwarz nie als solches benannt wurde. Schwarze konnten nicht für sich sprechen, bis Jamaika befreit wurde, bis zur Unabhängigkeit. Wir alle müssen auf die eine oder andere Art erst lernen, schwarz zu sein. In Bezug auf die Sklaverei sind wir alle fehl am Platz. Wie können wir die Sklaverei überhaupt denken? Unsere Vorfahren wurden von Engländern und Schotten in Ketten gelegt und versklavt. Das Fehl am Platz sein ist eine Voraussetzung der Diaspora. Aber es ist auch eine Voraussetzung der Karibik, die natürlich auch eine Diaspora ist. Alle, die heute dort leben, sind von anderswo gekommen. Die Spanier, die Holländer, die Franzosen, die Briten, die Afrikaner, die Inder, die Chinesen, die Portugiesen. Sie kommen alle von anderswo. Wir sind eine der ersten Diaspora-Gesellschaften. In seiner Autobiografie beschreibt Stuart Hall eindringlich diese diasporische Erfahrung. Und er macht buchstäblich spürbar, wie weit und wie tief die Verbrechen von Kolonialismus und Sklaverei nachwirken, bis in den Kern der Familie. It comes out of this horrendous family experience that I had. Vor dem Hintergrund meiner schrecklichen familiären Erfahrungen musste ich erkennen, dass meine Familie in ihren eigenen vier Wänden das große koloniale Drama auslebte. Es wurde verinnerlicht und aufgeführt in einer emotional aufgeladenen Privatsphäre. Und so klingt es in Halls Autobiografie. Die Struktur der jamaikanischen Gesellschaft des 20. Jahrhunderts entwickelte sich rund um die wesentlichen gesellschaftlichen Spaltungslinien Klasse, Race, Color und Geschlecht, aber auf ihre eigentümlich koloniale Weise. Tatsächlich wurden die Merkmale sozialer Positionen auf dem komplexen Marktplatz des jamaikanischen Gesellschaftssystems als deutlich unterscheidbare soziale Güter gehandelt. Zum Beispiel konnten schwarze Männer soziale Mobilität durch Heirat erreichen oder indem sie negative Attribute wie krauses Haar oder dunkle Hautfarbe durch positive Tugenden wie gute Ausbildung oder einen qualifizierten festen Job ausglichen. Als mein Vater nach oben heiratete, in die gute Gesellschaft von Port Antonio gelangte, verbesserte das seine Position und seine Möglichkeiten, auch wenn nichts belegt, dass dies je seine Absicht war. Symptomatisch für Stuart Halls Leben zwischen zwei Inseln ist ein schwer begreiflicher Widerspruch. In der Pigmentokratie auf Jamaika gilt Hall als Brauner. Das heißt, seine vergleichsweise hellere Haut verschafft ihm ein höheres Sozialprestige, als es eindeutig Schwarze haben. Wenn er allerdings nach Großbritannien kommt, dann ist er zunächst mal ein Schwarzer. Hellere Haut hin, dunklere Haut her. Im Land der Kolonialherren greift das System Race als System der Klassifizierung. Über die Kategorien von Race funktionieren Machtstrukturen, Ausschlussmechanismen und Diskriminierung. So wird aus dem braunen Jamaikaner ein schwarzer Brite. Hier ein Auszug aus dem Glossar der Autobiografie von Stuart Hall. Black British. Bezeichnung für die britische Bevölkerung mit schwarzafrikanischem oder schwarzafrikanisch-karibischem Migrationshintergrund. Gemeint sind vor allem auch die Westinderinnen, die in den 1950er Jahren aus den ehemaligen britischen Kolonien in der Karibik nach Britannien emigrierten, die sogenannte Windrush Generation. Black British ist eine der offiziellen Bezeichnungen der britischen Ethnizitätsklassifizierung. Everyone is happy, so I well know that story, and please listen carefully. Manly called up a referendum for you to make your own decision. So the people voted wisely, now everyone is happy that there's no more federation. Now independence is good for the young and the old, also for me and you. Yes, independence is great for the whole population, including your children too. So I believe that if we try our best, it will be a great success. So let us live in unity for progress and prosperity. Let's go! Jamaika wird unabhängig und alle sind glücklich. Es gab ein Referendum und die Leute haben richtig gewählt. Und jetzt ist Schluss mit der Föderation. Unabhängigkeit ist gut für Jung und Alt. Und für dich und mich. Für Fortschritt und Wohlstand. Let's go, Independent Jamaica. So let us live in unity for progress and prosperity. Independent Jamaica, der offizielle Song zur Feier der Unabhängigkeit der ehemaligen britischen Kolonie am 6. August 1962, gesungen von Lord Creator, dem Calypso-Star aus Trinidad. Stuart Hall lebt nicht mehr auf der Insel seiner Geburt, als Jamaika die Unabhängigkeit feiert. Er hat seine Insel schon 1951 verlassen, in Richtung der anderen Insel, in Richtung Großbritannien. 1951 ist Stuart Hall 19 Jahre alt. I suppose when I was about 19 or 20. Als ich 19 oder 20 war, hat Miles Davis seine Finger auf meine Seele gelegt. Die verschiedenen Stimmungen von Miles Davis entsprachen der Entwicklung meiner eigenen Gefühle. Da ist dieses anhaltende Bedauern über ein Leben, das ich hätte leben können. Ich hätte zurückgehen können. Ich hätte eine karibische Person werden können. Aber das bin ich nicht. Ich kann niemals vollständig Englisch sein, also bin ich eine Diaspora-Person. Die Ungewissheit, die Rastlosigkeit und diese Nostalgie nach etwas, das nicht sein kann, all das ist im Sound der Trompete von Miles Davis. What cannot be is in the sound of Miles Davis's trumpet. Die Sehnsucht nach etwas, das nicht sein kann. Diese Sehnsucht hört Stuart Hall im Sound der Trompete von Miles Davis. I Waited for You, einer seiner Lieblingssongs. Halls Autobiografie ist auch ein Buch über Musik. Oft spricht er über Musiken, die ihn geprägt haben, Musiken, die von den Widersprüchen des Lebens zwischen zwei Inseln künden, Musiken, die von der Zerrissenheit dieses Lebens erzählen oder auch Musiken, die den Schmerz lindern. So kommt es, dass die Texte von Stuart Hall auch in Deutschland auf fruchtbaren Boden fallen, namentlich bei der sogenannten Poplinken in den 90er Jahren. Von der Wirkmacht seiner Texte in der turbulenten Zeit nach dem Fall der Mauer erzählt ein Buch aus dem Jahr 2015, Stuart Hall, Aktivismus, Pop und Politik. Dagmar Bruno hat den Band herausgegeben. Der Untertitel Aktivismus, Pop und Politik bezieht sich auf die Bereiche, in denen Stuart Halls Ideen im deutschsprachigen Raum wahrgenommen wurden. Zum Beispiel im Kontext der Poplinken. Neben Uniseminaren haben Zeitschriften wie Spex, Die Beute und Testcard Stuart Hall und die Black Culture Studies im deutschsprachigen Kontext eingeführt, als wichtige Intervention im Nachwendedeutschland mit seinem erstarkenden Nationalismus und Rassismus. Pop zielt aber auch auf einen wichtigen Bereich innerhalb der Culture Studies ab, die ja von Stuart Hall mitbegründet wurden, nämlich auf Subkulturen und den utopischen Möglichkeiten, die ihnen innewohnen. Das heißt nicht, dass subkulturelle Praktiken per se emanzipatorisch sind, aber ihnen wohnt ein emanzipatorisches Potenzial inne. Subkulturelle Identitäten können ein Gefühl von Zugehörigkeit erzeugen, das Fragen von Herkunft hinter sich lässt. Im Sinne von Paul Gilroy, dem Autor von The Black Atlantic, ist es weniger die Frage nach dem Woher als nach dem Wohin. It's not where you're from, but what you're at. Nicht woher du kommst, sondern wohin du willst. Das ist eine Haltung und eine Denkfigur, die Allianzen ermöglicht. Es ist spannend, wie Stuart Hall kulturelle Praxis und Theorie zusammendenkt. Denn ihm lag es nie daran, abgehobene Theorien zu entwickeln. Stattdessen nutzt er kulturelle Phänomene, um aufzuzeigen, dass Race, Klasse und Nation zwar Konstrukte sind, wohl aber ganz reale Auswirkungen auf Gruppen und Individuen zeigen. Dagmar Bruno, Herausgeberin des Sammelbands Stuart Hall, Aktivismus, Pop und Politik. Der britische Autor Paul Gilroy wird uns gleich noch einmal begegnen. Von ihm stammt die viel zitierte Parole: There ain't no black in the Union Jack. Ein großes Verdienst der Cultural Studies besteht darin, die sogenannte populare Kunst und Kultur in den Blick zu nehmen. Popular ist nicht dasselbe wie populär. Ronald Goodballet, der Übersetzer von Halls Autobiografie, lässt das englische Wort popular unübersetzt. Oder besser, er führt es ins Deutsche ein als popular. So wie er auch das Wort race unübersetzt lässt. Manchmal ist eben keine Übersetzung die beste Übersetzung. Die popularen Künste waren immer wieder Forschungsgegenstand der Cultural Studies Und umgekehrt haben sie das Denken von Leuten wie Stuart Hall geprägt. Dazu nochmal Dagmar Bruno. Ein ganz wesentlicher Einfluss auf sein Denken war der Film. Insbesondere die zeitgenössischen Essay-Filme des Black Audio Film Collective um John Comfra und Lena Gopal oder des Filmkollektivs Sankofa um Isaac Julian und Maureen Blackwood. An ihnen hat Stuart Hall über kulturelle Praxis als Möglichkeitsraum nachgedacht. Kulturelle Praxis als Möglichkeitsraum. Das verspricht auch die Popkultur. Der Rock'n'Roll, Calypso, Reggae, Soul, Funk und all die anderen hybriden Popstile des 20. Jahrhunderts. Dagmar Bruno. Ein Möglichkeitsraum, der andere Zugehörigkeiten jenseits von ursprünglichen, angeblich authentischen Identitäten erlaubt. Jenseits von Ideen ethnischer Reinheit, also jenseits von dem, was Paul Gilroy ethnischen Absolutismus nennt. Kulturelle Praxis ist für Stuart Hall immer hybrid. Nicht erst seit dem, was man Multikulturalismus nennt, sondern jeher, seit Beginn der Menschheit. Auch gute Popmusik ist immer hybrid. Sie kennt kein ethnisches Reinheitsgebot und schon gar keinen ethnischen Absolutismus. Davon künden all die musikalischen Hybriden, die wunderbaren Bastarde, die seit Mitte des 20. Jahrhunderts aus den ehemaligen Kolonien ins sogenannte Mutterland eingewandert sind und die die britische Popmusik revolutioniert haben. Von Mento, Rocksteady und Ska über Dub und Reggae hin zu Dancehall, Jungle, Drum and Bass und Dubstep in all seinen Post-Post-Post-Varianten bis hin zum Grime der 2020er Jahre. Für all das gilt, ohne Migration kein Pop. Zurück ins koloniale Jamaika kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. London is the place for me. London, this lovely city. You can go to France or America, India, Asia or Australia, but you must come back to London City. London is the place for me, verkündet der Calypso-Sänger Lord Kitchener. Der Songtitel ist Programm. London ist der Sehnsuchtsort vieler Menschen in den britischen Kolonien der Karibik. Lord Kitchener kommt 1922 in Trinidad zur Welt und bringt es in den 40er Jahren zu einer gewissen Popularität als Calypso-Sänger. 1948 besteigt er mit 491 weiteren Personen in Kingston, Jamaika, das Motorschiff Empire Windrush. Am 21. Juni 1948 trifft Lord Kitchener im Hafen von Tilbury ein. Eine imposante Erscheinung, gut aussehend, hochgewachsen, elegant gekleidet, wird er von einem britischen Fernsehteam empfangen. Lord Kitchener gehört zur sogenannten Generation Windrush. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs bringt die Empire Windrush Menschen aus den karibischen Kolonien ins sogenannte Mutterland. England braucht Arbeitskräfte. Stuart Hall schreibt dazu in seiner Autobiografie: Das Besondere an der Geschichte der Windrush ist, dass die mit ihr eintreffenden MigrantInnen als das erkannt wurden, was sie waren. EinwanderInnen, die nicht auf begrenzte Zeit, sondern für immer nach Britannien kamen. Dies bedeutete die alarmierende Aussicht auf eine permanente Anwesenheit von Schwarzen im Land. Im Laufe der 1950er Jahre ließ der unmittelbare Post-Windrush-Ankunftsschock nach und das schwelende Trauma rassisierter Diskriminierung griff um sich. In Notting Hill und Nottingham löste der Anblick weißer Frauen in Begleitung schwarzer Männer die von sich gekränkt fühlenden Weißen angezettelten Ausschreitungen aus. Dies waren weiße Krawalle, die hemmungslose rassistische Gewalt, wie man sie mit den segregierten Südstaaten der USA verband, nach London brachten, den Geist des Ku Klux Klan in britischen Straßen heraufbeschworen und düstere Erinnerungen an Lynchjustiz zu neuem Leben erweckten. Faschistische Organisationen zeigten Präsenz. In Notting Hill kam es zu geplanten, brutalen nächtlichen Überfällen auf schwarze Männer, die allein unterwegs waren. Die alten Reflexe sind schwer abzuschütteln. Seit Ankunft der Windrush 1948 wurden westindische MigrantInnen nicht nur als schwarz, anders und womöglich weniger zivilisiert abgestempelt, sondern vor allem als nicht zu uns gehörend. Ein fremdes Element im politischen Gemeinwesen, eine dauerhaft ausgeschlossene Minderheit. Dies hat zu einem fest verschanzten, defensiven Verständnis von Englishness geführt. Wir, die EngländerInnen, sind per Definition nicht einfach nur weiß. Whiteness bleibt der Signifikant eines besonderen, einzigartigen und ununterbrochenen geschichtlichen Fortschritts, einer Hochzivilisation, gekrönt von einem weltweiten Imperium. Wir sind dies, weil sie es nicht sind. Binäre Gegensätze wie dieser stiften Bedeutung. Das Abwesende, hier das Ausgeschlossene, manifestiert sich gerade durch seine Abwesenheit. Sie, die Schwarzen in unserer Mitte, werden zum konstitutiven Außen dieser nationalen Erzählung. Im Jahr 2018 wurde in Großbritannien der 70. Jahrestag der Generation Windrush gefeiert. Für Angehörige dieser Generation gibt es jedoch ein böses Erwachen. Mehr als eine halbe Million Menschen waren zwischen 1948 und 1973 ohne Dokumente völlig legal aus der Karibik nach Großbritannien gekommen. Die Behörden hatten es schlichtweg versäumt, ihre Einreise zu dokumentieren oder sie als britische StaatsbürgerInnen zu registrieren. Das bedeutet, dass viele Angehörige der Generation Windrush und ihre Nachkommen bis heute keinen legalen Aufenthaltsstatus haben. Im Zuge des sogenannten Windrush-Skandals berichtet die britische Presse von Fällen wie diesem. Im Jahr 2014 erfährt Trevor Johnson, Vater zweier Töchter, dass er als illegal ansässig gilt. Nachdem er bereits 43 Jahre in Großbritannien gelebt hat, verliert er seine Arbeit und seine Sozialgelder. Er wird von Tafeln abhängig und muss manchmal betteln gehen, um seine Heizkosten zu bezahlen. Ihm wird mit einer Zwangsausweisung in das Land gedroht, das er 1971 als Kind verlassen hatte. Jamaika. Ein derartiges Schicksal bleibt dem privilegierten Stuart Hall erspart. Ich kam 1951 nach England, 3 Jahre nach der Ankunft der Empire Windrush mit ihrer Ladung westindischer NachkriegsmigrantInnen. Auch ich gehörte zu dieser Generation, obwohl ich genau genommen kein Migrant war. Bei ihnen handelte es sich um Menschen auf der Suche nach Arbeit, während ich als Stipendiumsjüngling zum Studieren herkam. Aber was die Erfahrung von Migration im weiteren Sinn betrifft, gehörten wir zum selben historischen Moment, auch wenn meine Mutter schon beim Gedanken daran in Ohnmacht gefallen wäre. Nochmal zur Erinnerung, Stuart Halls Mutter verachtet alles Jamaikanische und will so sein wie die Briten. So kommt 1951 ein ganz großer Tag im Leben der Mutter Hall. Mit ihrem Sohn betritt sie eine der heiligen Hallen des britischen Bildungswesens, das Merton College in Oxford. Stuart ist 19 und hat ein Stipendium. My mother delivered me in a felt hat and a check overcoat and a steamer trunk. Meine Mutter lieferte mich im College bei meinem Scout ab im karierten Mantel mit Filzmütze und einer großen Reisekiste. Weiß der Himmel, was der Scout da über uns dachte, als ich in diesem Aufzug ankam. Ich weiß nicht mehr, was ich ihm gesagt habe, was er mit der Reisekiste machen soll. Ich glaube, ich habe ihn überredet, sie in den Keller zu bringen. Bloß weg damit. Ihre Mutter muss unglaublich stolz gewesen sein, fragt die Interviewerin. But from what you say, she'd have been incredibly proud. Apotheosis of everything she had wanted for me and for her family. Ja, für sie war es die Apotheose von allem, was sie sich für mich und für ihre Familie erträumt hatte. Stuarts Mutter ist am Ziel ihrer Träume, ihr Sohn ist weniger amused. Oxford war ein Schock. In dem Augenblick, als ich dort ankam, habe ich erkannt, dass jemand wie ich in Oxford nicht wirklich dazugehören kann. Vielleicht könnte ich einen Erfolg daraus machen, vielleicht sogar akzeptiert werden. Aber ich würde nie das Gefühl haben, das ist mein Ort. Es ist die destillierte Englishness, der Gipfel des englischen Erziehungssystems. Eine Art von Erziehung, die nur funktioniert, wenn du schon 90% davon verinnerlicht hast, wenn du das in deinen Knochen hast, wenn du die Kultur absorbiert hast. Diese Dinge kannst du nicht lernen. Klar, ich konnte englische Literatur studieren, aber mir fehlte die kulturelle Identifikation, die Fähigkeit, jeden Text als Ausdruck einer Lebensweise zu begreifen. Das war einfach nicht ich. Just not me. Auch nach einem halben Jahrhundert in Großbritannien sind viele Eingewanderte immer noch Bürger zweiter Klasse. Und nicht wenige kennen das Gefühl, wie es ist, wegen der Hautfarbe diskriminiert zu werden oder von der Polizei kontrolliert zu werden, ohne erkennbaren Anlass. Solche Erfahrungen bearbeitet Stuart Hall in seinen Cultural Studies in Großbritannien. Ellen Barreis hat eine Professur für gesellschaftliche Ausschließung und Partizipation an der Uni Ludwigshafen. Sie erinnert sich an ihre erste Begegnung mit Stuart Hall. Ich habe Stuart Hall im Studium kennengelernt als Vertreter und Erneuerer der britischen Cultural Studies, die eine ganz wichtige Denkrichtung für uns waren. Viel später erst habe ich verstanden, dass es in seinen Arbeiten weit über die Auseinandersetzung mit Rassismus auch popkulturelle Formen der Analyse und der Ausdrucksformen geht, sondern dass schon 1979 mit der großen Studie Policing the Crisis, in der er nur ein Teil des Teams war, also durchaus leitendes Teil, aber in dem ein großes Team gearbeitet hat, er wirklich ganz fundamentale gesellschaftstheoretische Analysen vorgelegt hat und das hat er seit seines Lebens immer weitergetragen. In der angesprochenen Studie Policing the Crisis untersucht Hall mit seinem Team, wie im England der späten 70er ökonomische und soziale Probleme rassistisch interpretiert werden. Race, Verbrechen und Jugendliche, verdichtet im Bild des Straßenraubs, treten zunehmend in den Dienst eines Artikulationsmediums der Krise, eines ideologischen Blitzableiters. Ökonomische und soziale Krisen werden bekämpft mit polizeilichen Mitteln. Werde ich von der Polizei angehalten, weil ich schwarz bin? Heute heißt das Racial Profiling oder Policing the Crisis. Police on my back, die Polizei ist mir auf den Fersen, in den späten 60ern ein Hit der britischen Band The Equals, zu Punkzeiten später erfolgreich gecovert von The Clash. The Equals, entsprechender Bandname, die Gleichen. Das ist ein Statement in Großbritannien in den 60er Jahren, denn die Equals bestehen aus zwei weißen und drei schwarzen Männern, darunter die in Jamaika geborenen Zwillinge Derv und Lincoln Gordon. Der dritte Equal mit dunkler Haut ist Eddie Grant, ebenfalls in einer ehemaligen britischen Kolonie geboren, in Guyana. Nach dem Ende der Equals legt Eddie Grant noch eine erfolgreiche Solokarriere hin. Der Autor Jason Heffer beschreibt das Phänomen Equals so. The Equals haben ständig die Codes gewechselt zwischen zwei verschiedenen Publikumsgruppen. Hier eingewanderte Rude Boys und dort weiße Popfans. Sie wechselten die Codes in ein und demselben Song, manchmal innerhalb einer Zeile. Codes wechseln, das ist eine zentrale Kulturtechnik, ein Teil des doppelten Bewusstseins im Leben zwischen den Inseln. Codes wechseln, das gehört zur hybriden Identität oder auch zur fluiden Identität. Englisch aufgewachsen, Hintergrund karibisch. Auf diesen Nenner bringt die Band Massive Attack aus der Hafenstadt Bristol die kulturelle Prägung der Generation Windrush und ihrer Nachfahren. English Upbringing, Background Caribbean. Der Slogan steht in den folgenden Jahrzehnten für den prägenden Einfluss karibischer Musiken im britischen Pop bis in die Gegenwart. Ohne die Sounds der Eingewanderten aus der Karibik wäre die britische Popmusik nicht denkbar. Und nicht nur die britische. Dennoch fühlen sich viele Leute mit Vorfahren in der Karibik ein Leben lang fremd im eigenen Land. Und sie wehren sich dagegen, ein Leben lang als Immigranten bezeichnet zu werden. Don't call us immigrants, fordert 1979 der britische Reggae-Sänger Tabby Cat Kelly. Freedom and justice is what we want. Equality and love throughout the land. Respect my color, and I'll respect yours. Freiheit und Gerechtigkeit, Gleichheit und Respekt. Nicht mehr und nicht weniger verlangt Tabby Cat Kelly in Don't Call Us Immigrants. Stellvertretend für Millionen von Landsleuten, nennt uns nicht Einwanderer. No Black in the Union Jack, send them back. Kein Schwarz im Union Jack schickt sie zurück. Das singt Ebony Bones 2018. Ebony Bones kommt 1982 als Tochter jamaikanischer Eltern in London zur Welt. Der Songtitel No Black in the Union Jack zitiert den britischen Kulturwissenschaftler Paul Gilroy und er spielt darauf an, dass die Farbe Schwarz in der Flagge Großbritanniens nicht vorkommt. Ebony Bones interpretiert das so, dass viele weiße Briten finden, dass schwarze Briten und Britinnen wie sie selbst eigentlich nicht dazugehören zu Großbritannien. Einer dieser weißen Briten ist Enoch Powell. Der rechtskonservative Politiker hält am 20. April 1968 eine Rede, die in die Geschichte eingeht als die Rivers of Blood-Rede. Dass Powell diese Rede am Geburtstag von Adolf Hitler hält, ist natürlich reiner Zufall. Er warnte in dieser Rede eindringlich vor den Einwanderern aus den ehemaligen Kolonien und er malt ein Schreckensbild vom Untergang des weißen Britannien. Genau diese Rede samplet die schwarze Sängerin Ebony Bones. In this country, in 15 or 20 years time, the black man will have the whip hand over the white man. I can already hear. I do sample a famous speech by a politician in the UK called Enoch Powell. Ich sample eine berühmte Rede von Enoch Powell. Diese Rede war lange Zeit verboten als Hate Speech. In diesem Jahr wird sie 50 Jahre alt und sie reflektiert unsere Gegenwart. In ganz Europa wird über Migration gestritten. Vor dem Hintergrund der britischen Kolonialgeschichte ist es besonders absurd, dass wir Migranten ablehnen und dass wir nicht mehr Teil von Europa sein wollen. Sagt Ebony Bones 2018 und sie geht nochmal auf die Rede von Enoch Powell ein. Er spricht darüber, welche Macht People of Color in Großbritannien in 50 Jahren haben würden. Er vergleicht das mit der Sklaverei, nur umgekehrt. In Zukunft werden die Weißen die Sklaven der Schwarzen sein. Die gesamte Rede ist eine der abscheulichsten rassistischen Reden, die jemals in diesem Land gehalten wurden. Deswegen wurde sie verboten. Ich finde es wichtig, heute an diese Rede zu erinnern, denn viele Leute, die für den Brexit gestimmt haben, haben sich von diesem Enoch Powell inspirieren lassen. Die Rede wurde verboten, unter den Tisch gekehrt, aber die Emotionen, mit denen er da spielt, die kommen heute wieder hoch, auf eine sehr negative Art. Auch Stuart Hall hat geantwortet auf Enoch Powell und dessen Forderung nach Repatriation, also danach, sogenannte Einwanderer wieder wegzuschicken. Whether you like it or not, that's a racist logic. That's what the emotive language of British racism feeds on. Ob Ihnen das gefällt oder nicht, das ist eine rassistische Logik. Das ist die Sprache des britischen Rassismus. Es ist eine Gleichung. Einwanderer gleich Schwarze, gleich zu viele davon, gleich schickt sie zurück. Diese Argumentationskette hat die britische Einwanderungsdebatte dominiert seit mindestens 1968, als Mr. Powell zum ersten Mal die sogenannten Fakten benannt hat und seine Schlussfolgerungen gezogen hat für schwarze Menschen in Großbritannien. When Mr. Powell first stated the so-called facts and drew the deductions about black people in Britain. Vertrauter Fremder, die Autobiografie von Stuart Hall erzählt nicht nur vom Leben zwischen den Inseln, sondern auch vom Leben zwischen Akademie und Aktivismus. My school generation were in the thick of independence. Die Generation meiner Mitschüler steckte mittendrin im Kampf um die Unabhängigkeit. Ich verließ Jamaika 1951. Der Staat wurde erst 1962 unabhängig. Die Leute, die später das Land gestaltet haben, nach der Dekolonisation, das waren Leute, die ich kannte. Aber ich war nicht dort. Ich habe das verfolgt mit meinen Hoffnungen und Ängsten. Ich bin oft dorthin gefahren und habe mit ihnen debattiert. Ich habe versucht, die Black Power-Leute und die Marxisten zu versöhnen. Ich wollte ein Teil davon sein. Ich hatte immer das Gefühl, das hätte doch ich sein können. Aber ich bin nicht zurückgegangen. Wäre ich damals zurückgegangen, es wäre mein psychischer Tod gewesen. Es war richtig, nicht zurückzugehen, aber es ist auch ein Verlust. Diaspora ist ein Verlust. Es gibt da eine Lücke, den Moment des Bedauerns über etwas, das nicht realisiert wurde. Die Geschichte ist voll von solchen Momenten und ich spüre diesen Verlust, wann immer ich zurückgehe. Dann spüre ich, ich bin zu Hause, aber ich bin nicht zu Hause. So bleibt Stuart Hall bis zu seinem Tod 2014 fremd im eigenen Land, zwischen den Inseln. Ich kann nie mehr nach Hause gehen. Jamaika ist eine Fantasieinsel für mich. Wenn ich dort bin, dann liebe ich es. Ich weiß, wie es ist. Ich liebe es, Lehrer zu sein. Ich verstehe mich als Ermöglicher für andere Leute. Und ich arbeite am besten im Kollektiv, mit einer Gruppe. An den Lehrer Stuart Hall erinnert Daniel Silberstein, heute Korrespondent der Taz in London. Stuart Hall war in den 90er Jahren eigentlich immer mit dabei bei den großen Veranstaltungen über das Dazugehören der schwarzen Minderheiten in Großbritannien, Fragen des Rassismus. Wir haben ihn damals, ich und meine Frau, auf verschiedenen Veranstaltungen in London selber erlebt. Er war immer aufgeweckt und hatte immer eine Frage zu stellen. In den Pausen war er zugänglich, man konnte sich mit ihm unterhalten. Er hatte eine sehr menschliche Art. Davon zeugt auch seine Autobiografie »Vertrauter Fremder – Ein Leben zwischen zwei Inseln«. Ein Buch, das auch 6 Jahre nach Stuart Halls Tod viel zu sagen hat über unsere Gegenwart, zum Beispiel zum Thema Rasse. Also soll Stuart Hall auch das letzte Wort haben in diesem Generator. Er zitiert den Philosophen Anthony Appiah. As the philosopher Anthony Appiah once put it succinctly, that it's time, as it were, that the biological concept of race was sunk without trace. Is it because I'm black? Gegenwart verstehen mit Stuart Hall, dem Erfinder der Cultural Studies. Sendung von Klaus Walter. Es sprachen der Autor Florian Scheirer, Jennifer Güzel, Karin Schumacher und Jerzy May. Ton und Technik Ursula Kirstein, Produktion Alexandra Distler, Redaktion Tom Kretschmer. Is it your husband or your father or your